Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Die Straße. Ich bin gekommen. Ich bin herabgestiegen. Von dieser Stadt, von dieser Straße zu berichten, von ihrem unerhörten Tun. Soll ich alles davon berichten oder lieber schweigen? Von diesen Frauen, die alle Schliche kennen, aber davonschleichen tun sie sich deswegen noch nicht. Sie setzen sich in Szene, wo sie keine Bühne für sich finden, damit man sie dennoch sieht. Sie gehen aufrecht, als wären sie richtige Menschen. Die Stadt. Ich bin wie Pentheus. Ich höre. Ich höre von den unerhörten Auswüchsen in dieser Stadt. Deshalb bin ich gekommen, weil angeblich die Frauen ihre Frauenhäuser verlassen haben, um einzukaufen. Der Überfall. Du hast die Stadt gegen dich aufgebracht. Das kann jedem mal passieren. Wie viele parken falsch und bezahlen die Gebühren dafür nicht? Manche gehen ins Gefängnis für dieses Wagnis, wenn sie es nur oft genug eingegangen sind. Die machen die Stadt genauso böse, wie sie schon ist. Ich meine, so wie du sie böse gemacht hast. Bloß weil du da warst. Doch zu ihnen kommt nur selten jemand ins Haus. Dort dringen sie nicht ein, nur in Ausnahmefällen. Und du bist halt so einer. Die meisten bleiben von der Stadt verschont und suchen sie auf, anstatt von ihr aufgesucht zu werden. Das muss ich zugeben. Die Straße. Die Stadt. Der Überfall. Hörspiel von Elfriede Jelinek. Teil 2. Irgendwer sagt Folgendes zur Erläuterung des soeben Gehörten. Einer muss es ja sagen. Wenn sich kein Freiwilliger meldet, sag halt ich es. Sagt halt ein anderer es in meinem Namen, unter meinem Namen. Denn ich bin ich. Ich habe gehört, es gibt jetzt eine Satzung im Gesetz, dass man Orgien feiern muss. Es geht nicht, dass man auf den Bergen herumschwärmt. Oder einfach nur glücklich ist. Es geht nicht, dass man sein Leben führt an der Hand, weil es immer wieder weg möchte von einem. Es geht nicht, dass man gar nichts macht. Es zieht und zerrt an einem. Man muss sich hinaufschwingen. Wir haben ein Gesetz und das heißt Orgie. Du hast der Stadt etwas getan. Du hast jene Götter erzürnt, die am Ende der Straße in ihrer Walhalla thronen. Du hast nicht versucht, ihr Wohlgefallen zu wecken. Wie auch. Du gefällst dir ja nicht mal selber. Diese Tasche, also nein, wirklich nicht. Wo haben Sie die denn her? Im Kaufhaus kriegen Sie genau die gleiche, aber billiger. Wenn ich das nur vorher gewusst hätte. Wenn Sie das nur vorher gewusst hätten? Kleidung ist immer, wenn wir das vorher gewusst hätten. Danach ist es immer zu spät. Was immer Sie auch tun, wo immer Sie auch sind, Sie sind immer ein Auch. Sie können aber genauso gut gegen Ihre Kleidung arbeiten. Sie wird es Ihnen nicht übel nehmen, denn sie muss ja auch gekauft werden. Warum also nicht Männerschuhe zum Abendkleid? Nein, das denn doch nicht. Für mich bitte schon. Egal, kriegen Sie alles hier, weil Sie alles kriegen. Separat oder im Kombi. Die Stadt. Die Stadt darf. Sie darf dich nehmen, sie muss ja irgendwas nehmen, da kaum noch etwas in ihr auf Geschichte hindeutet. Da sind nicht die architektonischen Improvisationen anderer größerer Städte, berühmterer. Da ist nichts Regelloses, nichts Regelloseres als die Feldherrnhalle, die gehorcht. Und früher hat sie sogar gewusst, wem. Die Regeln gehorcht wie alles hier, nur die Stadt gehorcht ihnen selbst nicht. Denn weil diese Stadt, sogar diese Prunkstraße, so klein und unbedeutend sind, herrschen hier eben Regeln. Das Regellose sich durcheinander tummeln, ist hier nicht möglich. Wenn sie bei dir einbrechen, tun sie das nicht regellos. Sie stürmen nicht einfach durcheinander, sondern es geht alles in Ordnung vor sich. Schließlich wollen sie in deiner Gestalt Ordnung herstellen, und zwar ihre. Eine andere kennen sie nicht, die Herren der Stadt. Hier gibt es nichts Verstecktes also. Oder winziges, nicht so wie deine Unterhosen, die sie in deiner Wohnung, an deinem Rückzugsort, deinem Refugium, das man dir nicht gönnen will. Oder nur gegen zusätzliche Bezahlung. Für jede Hose muss bezahlt werden und dann noch einmal. Es sind ja mehr als zwei. Alles hier wird einem nur gegen Bezahlung gegönnt. Nein, ich meine nicht die Miete, die nicht. Die sie in deiner Wohnung durchwühlt haben. Hier wird kein Auge zugedrückt. Alles da und offen. Man muss nicht erst ins Offene kommen. Und es wird klar, man ist schon immer dort. Jedem sein Recht auf Einsicht. Alles offen. Keine verdeckte Ermittlung. Meine Kleider wurden ganz offen fotografiert. Meine private Post ins Offene gezerrt. Und nicht von Freunden. Natürlich nicht. Die haben meine Privilegien. Alles kann gesehen werden. Und sträubt sich einer dagegen, dann macht man es sichtbar. Das ist hier das Prinzip. Alles darf gesehen werden. Alles muss gesehen werden. Und wenn Sie ein Stück der die Erde umgebenden Luft wegreißen müssten, man besser sieht. Es dient der Sichtbarkeit. Es ist für einen guten Zweck. Es muss gesehen werden. Die Straße. Louis Vuitton, Jimmy Choo, Bottega Veneta, Chanel, Dior, Armani und so weiter. Diesmal aber auf der anderen Straßenseite. Also der Herr Armani ist noch der, er ist. Das ist einer der letzten, einmal ein Gott, jetzt immer noch gut, einer der letzten, deren Seiendheit man noch aus der Gegenständlichkeit seiner Produkte, auch der Nebenprodukte, wie üblich Taschen, Make-up, Parfum, das Übliche halt ableiten kann. Nur keine Scheu. Mode ist Sprechen. Mode ist das, wovon man nicht sprechen kann, aber sprechen muss. Sonst verschwindet sie. Man kann nicht offenen Mundes und mit ausgestrecktem Finger auf etwas zeigen und glauben, das wär's schon. Die Leute bekommen ohnehin nie das, was sie sich wünschen. Genauso wie du keinen schönen langen Kamelhaarmantel kriegst, den du schon so lange suchst, weil du ihn auf einem alten Modefoto gesehen hast. Vielleicht, eventuell, aber wahrscheinlich nicht bei Max Mara bekommen wirst. Dort noch am ehesten. Aber leider auch nicht. Auch dieses Jahr nicht. Doch dieser Max, den es gar nicht mehr gibt und der immer noch so heißt wie viele, der Mara Max, also befindet sich nicht in dieser Straße. Da musst du vorn, wo die Straßenbahn die S-Kurve macht, ebenfalls ums Eck gehen. In der Landessprache um die Ecke. Und heuer macht er wieder keinen. Keinen Kamelhaarmantel, wie du ihn dir vergeblich wünschst. Wer immer Max Mara ist, er ist gewiss auch nicht er selbst. War er vielleicht nie. Du bist ja auch nicht mehr du selbst. Na, wo waren wir? Wir waren, wie so oft, bei dem Kamelhaarmantel, den du nicht kriegst, weil er nicht mehr verlangt wird. Und wünschtest du ihn dir noch so sehr, du kriegst ihn nicht, außer du lässt ihn dir nachschneidern, kopieren. Die Designer kopieren doch sowieso alle. Einer vom anderen. Du kannst es an den Fotos sehen. Und das tust du ja auch die ganze Zeit. Wenn du eigentlich arbeiten solltest, kopierst du bloß. Wahrscheinlich deshalb dein großes Interesse an Mode. Denn Mode ist Vergleichen und dann Nachmachen. Und es ist lustig, wer wen kopiert. Im Prinzip jeder jeden. Keine Ahnung, wieso ein Kamelhaarmantel nicht kopiert werden könnte. Wahrscheinlich, weil es ihn gar nicht gibt. Denn sowas wird nicht mehr verlangt. Warum etwas kopieren, das keiner verlangt? Hier wird verlangt, was überall verlangt wird. Und das bekommt man dann auch. Sie haben zu lange gezögert. Sie haben mit dem Einkauf gezögert, der Sie so viel Schönheit machen können. Und jetzt müssen Sie für die Orgie die Sachen nehmen, die noch da sind. Die meisten sind schon ausverkauft oder werden gerade gekauft. Kaufen Sie, solange der Vorrat reicht. Das Material, das Sie anprobieren, wird fließend oder träge sein. Es wird an Ihnen hinunterrinnen wie Wasser oder um Sie herumstehen. Eine Menschenmenge bei einem Unfall. Oder es wird steif sein wie ein Toter. Kriegen Sie alles hier auf der Straße. Meist schon, bevor die neue Jahreszeit noch angebrochen und aus der Packung raus ist. Und schon zum Ausverkaufspreis. Es wird schon geschleudert, bevor die Maschine der Zeit überhaupt gefüllt werden kann. Die Menschen verschleudern sich ja auch. Sie drängen sich danach. Sie treten den Vorderen auf die Fersen, damit es schneller geht. Doch die Schlange stockt schon wieder. Da gibt es etwas Neues. Wir müssen uns beeilen, sonst ist es alt. Der Überfall. Da stehen Sie schon in Rüstung, in Reih und Glied zur Schlacht bereit. Kommen zu mir, bewaffnet. was doch wirklich nicht nötig gewesen wäre. Bewaffnet mit einem gut und redlich unterschriebenen Schein, dass sie das dürfen. Und dann dringen sie bei mir ein. Nicht in meinen Leib, nein, das nicht. Das interessiert sie nicht, verstehe ich voll. Aber sonst drängen sie sich überall hinein. Sie stellen Wachtposten auf, vor jedem Zimmer einen, damit keiner das Zimmer vorher wegträgt. Und dann dringen sie ein, sie dringen vor. Bald werden sie ganz durch sein und dann werden sie beladen mit Gegenständen, an die ich mich gar nicht mehr erinnere, die jedoch meiner Denkerklause, in der ich immer alles verklausuliere, jetzt glücklich entkommen, die Weite suchen, die ich selbst immer gesucht, aber nicht gefunden habe. Dazwischen werden sie alles bewachen, jede Tür, jedes Zimmer, jeden Schrank, sogar den Safe, den ich gar nicht besitze. Leeren Raum werden sie bewachen. Reine, nein, nicht reine Luft. Und nicht, um meine Zukunft aus meinen Eingeweiden zu künden. So weit, so tief kommen sie wieder nicht. Aber sie verkünden, dass sie mir das, was ich noch nicht zu geben hatte, was zu geben ich noch nicht bereit war, auch noch nehmen wollen. Was ich noch nicht gab, weil es das noch gar nicht gibt, das wollen sie jetzt. Sie wollen alles sehen und alles haben. Sie wollen auch und ganz besonders, was ihnen nicht gebührt. Dazu müssen sie sich natürlich über Gebühr in mein Leben hineinbohren, sich ins Nichts einmischen, was das Gegenteil von Nicht-Einmischung bedeutet. Sie wollen rein in mein Leben und rausholen, was geht, was nicht möglich ist. Denn ich habe gar keins. Aber ja, doch ja, sie haben eins. Das sagen wir ihnen auf den Kopf zu und das nehmen wir uns jetzt. Sie wollen. Sie müssen überall hinein. Immer dasselbe, das Alte, aber ganz neu. Begreifen kann ich sie nicht, die Mode. Bewundern, angreifen, aber es ist unbegreiflich. Was? Dass ihr in eurem Alter so närrisch seid? Also das verstehe ich. Dass man nach dem Neuen so närrisch sein kann. Warum kaufen, was man bereits in sich trägt? Wo die Privatheit aufhört, endet die Zivilisation. Da können sie jeden fragen, was sie aber nicht tun werden. Die Wirkung auf mich konnte der Stadt nicht gänzlich unbekannt sein, schon bevor ihre Vertreter an mir ihre Arbeit begannen. Sie wollten diese Wirkung erzielen. Ich dachte, auch diese Stadt, in der ich mir manchmal die Beine vertrete, auch noch vertreten zu dürfen, keine Ahnung, vielleicht mit einem Meisterwerk. Aber das käme eher aus einem Stellenvermittlungsbüro von einem Personalchef, der mit echten Menschen handelt. Ich nicht. Ich kenne die Menschen zu wenig. Also vertrete ich auch nichts und niemanden. Vielleicht, weil man mich nie hier gesehen hat, weder in praktischer noch in lehrmäßiger noch in sonst einer Hinsicht, außer als Konsumentin und Entenfütterin. Leider kenne ich hier niemanden, sonst würde auch ich ja vielleicht dabei gesehen. Sie können gerne fragen. Ich bin die Vogelfütterin, das wird Ihnen jeder bestätigen. Die Leute kennen mich. Sie sehen ja, wie ich mich verausgabe. Die Straße. So, ich muss jetzt endlich damit aufhören, mich in diese Schrecknisse mit hineinzuzwängen. Dort ist längst kein Platz mehr, das machst schon du die ganze Zeit. Ich distanziere mich ausdrücklich davon, denn ich merke, dass ich dir schon nach dem Mund rede, nur um nicht mit dir in dieses Modegeschäft Klamotte hineinzumüssen. Dorthin strebst du, dorthin schleppst du mich, das weiß ich. Wenn auch auf Umwegen, dass ich es nicht gleich merke. Und du überlegst schon, wie du mich überreden könntest, mit dir hineinzugehen, da du ja so sicher bist, nichts alleine entscheiden zu können. Sollst du das jetzt kaufen oder nicht? Aber du weißt in deiner Unsicherheit jetzt schon, dass ich wieder draußen vor der Tür sitzen bleiben und mit meinem Smartphone spielen werde. Und wenn ich bloß das Wetter abfrage, das sich ohne dies über mir erhebt und direkt angeschaut werden könnte, bloß reingehen mit dir? Nein, nein, das tue ich nicht. Ich gehe mit dir in die Straße, ich gehe mit dir zu dem Ort, den du auf Umwegen und unter Gedankenvortäuschungen und Gedankenvertauschungen anstrebst. Das merke ich daran, dass du verstummst. Ich merke daran, dass du denkst, was bereits gedacht ist. Für was Neues hast du jetzt nicht den Nerv. Und übrigens auch sonst nicht. Du kannst nämlich nicht zwei Dinge auf einmal, nicht denken und sprechen. Wobei ich dir raten würde, zuerst denken, dann sprechen. So bleiben Sie doch einen Moment hier. Genau hier. Hier werden hochsensible Personalien bekannt gegeben. An alle. Jill Sander kehrt dorthin zurück, wo ihr Name draufsteht. Da muss man nichts ändern. Bitte, sie wird vielleicht was ändern wollen, aber nötig wäre es nicht. Sie könnte, wie ich, alles übernehmen, was sie vorfindet. Und das wäre dann genau das, was ich selber sagen möchte. So wie ich nur ausdrücken möchte, was andere schon ausgedrückt haben. Womöglich über mir, bis es an mir runterrinnt, das ganze Schmutzwasser. Ja, dort vorn. Dort finden Sie es, gleich beim Theater. Einen Steinwurf weiter, der nur noch wartet, dass einer den ersten Stein wirft. Der mag ohne Schuld oder schuldbeladen sein. Egal, wenn er sich's leisten kann, dann darf er dort in diesen Laden rein. Zuerst den Stein werfen, aber bitte nicht ins Fenster. Dann reingehen, über die Schwelle treten. Ja, auch jetzt, das wäre schön. Wenn Sie gerade jetzt rein könnten, das wäre schön. Und wäre es nur zu einer kleinen Führung. Und auch Sie müssten nichts kaufen. Sie können auch unversehrt wieder raus, sagt man hier. Aber nicht zu jedem. Es kommt ja auch nicht jeder rein. Die Leute kaufen hier ein, um andere zu werden. Schöner, eleganter. Aber sie werden auch nicht andere, als sie waren. Sie nehmen sich überall hin mit. Paris zum Beispiel. Von Paris, sagt einer, der auch verfolgt worden ist, aber ernsthaft, am Leben bedroht, ein Selbstmörder. Nicht so wie du, nicht so eine, die sich dauernd beklagt, aber nicht weiß, weswegen und worüber. Eine einzige Ohrfeige in der Kindheit und du beklagst dich bis heute. Wer hätte die nicht ausgefasst? Wessen Gefäß wäre nicht übervoll, aber er spricht dann wenigstens nicht jahrelang darüber. Und wer sagt das überhaupt? Wer sagt was? Einer sagt das, von deutschen Verfolgern verfolgt, denn was anderes können Verfolger nun mal nicht, als Deutsche zu sein. Von Paris also, sagt dieser tote Mann, der inzwischen sicher auch auf natürlichste Weise gestorben wäre, wenn die Deutschen nur so lange hätten warten können, nur ein bisschen. Im besten Fall ein paar Jahrzehnte. Nein, das wäre nicht zumutbar gewesen, aber ein paar Jährchen hätte er sicher noch gehabt. Dieses Kleid erst verwandelte meine Gestalt in eines Menschenwesen. Aber das ist Blödsinn, doch. Dieses Kleid verwandelt mich irgendwie, finden Sie nicht? Bitte, finden Sie das, damit ich endlich verwandelt werden kann. Ich sollte das nicht anziehen? Weil ich dann jemand ganz anderer bin, der ich zwar sein möchte, aber nie sein kann. Und wenn man mich in diesem Kleid anschaut, merkt man ganz besonders, dass ich eine ganz andere sein sollte, wenn es nach Ihnen geht. Aber von Ihnen aus kann ich alles machen. Ich kann sogar machen, dass ich fort bin. Da bin ich ja weg, wenn es nach Ihnen geht. Wenn es nach mir geht, ich bin nachsichtiger, mit mir wäre es schon angebracht. Und zwar an mir angebracht, dass ich eine ganz andere sein möchte. Ich bin keine andere. Ich mag ein anderer sein. Bloß ich bin leider keine andere. Das berühmte Licht, das auf diese Straße fällt. Schauen Sie und halten Sie inne. Dort wird man garantiert angeschaut. Dafür sorgt schon dieses Licht. Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Die haben doch glatt, ohne es auszusprechen, von diesem anderen Autor verlangt, der hier still, flanierend, überlegend, niemals überlegen über eine Stadt schreibt. Nein, nicht diese. Das unvergleichliche Paris. Da, da, da, da. La, da, da, da, da, da, da, da. Ja, da, da, da. La, da, da, da, da, da, da, da. Sag ich doch, dass er am Leben bleiben soll. Damit sie ihn dann umbringen können. Das ist ihre Aufgabe, nicht wahr? Nicht seine. Sie haben das schließlich gelernt und in dieser Straße versucht diese Stadt, unsere kleine Stadt, wird immer wieder öfter verlangt, weil die großen Städte so unpraktisch sind. Man kann sie nirgendwo mitnehmen und sie warten auch nicht geduldig vor den Geschäften, bis man sie von der Leine nimmt. Sich mit ihm zu vergleichen, einen Vergleich zwischen Leben und Tod zu schließen, sich auch mit Paris zu vergleichen. Na, von mir aus. Alle Vergleiche stimmen ja irgendwie. Einen Vergleich zu schließen, wenn alles vorbei ist, damit wenigstens einmal eine andere den Apfel kriegt. Aber dieser Vergleich hinkt nicht einmal. Und der Vergleich wird auch nicht halten. Er läuft ins Leere. Der kann glatt an der Behindertenolympiade teilnehmen. Und selbst dort war er nicht erwünscht. Dieser verstorbene Autor, kein anderer, von dem ich hier spreche, klar, hier wäre er noch weniger erwünscht gewesen. Hier wäre er aber auch nie gewesen. Er war unerwünscht. Jawohl, Herr Oberleutnant, Sie können ruhig läuten, bis Ihnen der Finger abfällt. Nachdem die deutschen Verfolger also dort eingezogen, zuerst einmarschiert, dann eingezogen, nachdem sie eingezogen worden waren, eingezogen in diese Stadt waren, zurückkamen in die Stadt, von der sie sowieso einst ausgezogen, ja, von hier aus ging's los, von unserer kleinen Stadt aus, rein in andere Städte, das ist eine gute Idee, wirkt auch bei dir noch. Kann man schon einen Überblick gewinnen. Es ist ja alles hin. Da sieht man weiter. Die wollen dich ausziehen bis aufs Hemd, das sagen sie ganz offen. Hier wird verlangt, was überall verlangt wird. Und das bekommt man dann auch. Selbstmord wird nicht mehr verlangt, ist nicht mehr nötig. Mord wird auch nicht mehr verlangt. Aber es wird trotzdem gemordet. Wir werden es beweisen. Die Seele dieser Stadt, dieser Straße, ist nämlich ermordet worden. Wir werden es beweisen. Nein, nicht du. Dir geht's doch eh glänzend. Wer will dich schon ermorden? Wieso sie es trotzdem gemacht haben? Ach, das bildest du dir ein. Ermorden. Was für ein großes Wort. Höchstens innerlich. Und das sieht man nicht. Bin ich froh. Sonst müsste ich es ja auch dauernd anschauen. Ich hänge ja an dir. Gut. Mord wird verfolgt. Gut, dass es so ist. Du wirst also, wenn auch du endlich, du hast dir doch so gewünscht, dich an die Seite deiner toten Verwandten zu stellen, dass du dich das traust, ekelhaft. Es ist abscheulich und widerwärtig, sich seine verfolgten und getöteten Verwandten an die Brust zu heften wie Orden, sie sich an den Körper zu hängen wie Kamelhaarmäntel, die man nicht kriegt, während man seine toten Verwandten ja schon hat, das heißt, nicht mehr hat. Und heute wären sie eh alle tot, auf ganz natürliche Weise. Egal, wenn du also endlich, wie du dir insgeheim schon immer gewünscht hast, verfolgt wirst. Endlich verfolgt! Im Grunde freust du dich darüber, gib's zu. Du möchtest zu gern Opfer sein, das weiß ich. Brauchst es nicht zu leugnen. Dann wirst nicht du, wer auch immer es wird. Aber das wirst du nicht. Du bist einfach dran. Du bist schon länger dran, du hast es nicht gewusst, aber sie hatten dich im Visier, doch ohne Waffe, im Visier ohne dazugehörige Waffe. Die hatten sie nur heruntergeklappt und sich, wie du, als freundliche Entenfreunde getarnt. Sie haben dich beobachtet. Ist schon klar, dass es trotzdem wehtut. Aber du bist ja nicht gemeint, du bist schon gemeint, aber du bist nicht du. Du warst einfach dran mit einer Heimsuchung. Das kann ich dir bestätigen. Die Formvariationen der Kleider, die Sie hier bekommen, sind so vielfältig, dass Sie sie nicht alle kaufen können, aber die meisten davon kaufen wollen. Sie wollen die Gegensatzpaare. Sie wollen das Weite und das Enge, jedes zu seiner Zeit. Das Kurze und das Lange, jedes zu seiner Zeit. Den High Heel und den Männerschuh zu den japanischen Hosen und Röcken, jedes zu seiner Zeit. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Menschen in einem Chanel-Kostüm gesehen, außer mich selbst. Zur Hälfte. Denn ich habe im Ausverkauf einmal eine Chanel-Jacke gekauft. Und da hängt sie jetzt immer noch, wo ich sie hingehängt habe. Das erste Hauptstück meiner Vermummung. Diese Jacke. Ich habe diese Jacke einmal zu einer Versammlung der Kommunistischen Partei getragen. Doch diese Menschen lassen sich nicht einmal von Millionen Toten provozieren, wie also von einer einzigen kleinen Jacke. Um diese Menschen zu provozieren, froh zu sein, bedarf es wenig, und wer froh ist, der ist König, hab mich gefreut wie eine Schneekönigin, da ich die Herkunft von Herrschaft begriffen hatte und diese natürlich sofort ausüben wollte, wenn auch unmerklich. Denn die unmerkliche ist die wahre Herrschaft. Das ist damals alles verpufft, obwohl Provokation auf dieser Textilbombe draufgeschrieben stand, mit so goldenen Knöpfen, in Blindenschrift. Explodiert in einem unmerklichen, nicht in einem gigantischen Verpuffungsvorgang. Weil die Kommunisten vielleicht schon gehört haben, dass es Chanel gibt. Sie würden es auch erkennen, wenn sie es sehen, das Chanel-Kostüm. Allerdings nur dann, wenn es wirklich aussieht wie ein Chanel-Kostüm. Notfalls auch an der falschen Person. Denn das berühmte rosa Chanel-Kostüm Jackie Kennedys war nicht echt. Mein Anteil am Kostüm schon. Ihres nicht. Was nicht heißt, dass es auch eins ist, wenn es wie eines aussieht. Es könnte gefälscht sein. Man merkt das erst, wenn man einen Ersatzknopf kaufen will. Nichts ist so gefälscht wie ein Chanel-Kostüm. Fast immer. Wenn Sie eins sehen, ist es falsch, außer es ist echt. Aber die in der Partei wüssten eh nicht, welches Chanel-Kostüm wirklich von Chanel wäre. Nun, mein Jäckchen war's wirklich. Diebische Freude meinerseits, obwohl ich es nicht gestohlen hatte. Meine Kostümjacke von Chanel hatte ich gegen die Sicherheit der Partei gesetzt, Herrschaft zumindest anzustreben. Doch wenn Sie nicht einmal diese Jacke erkennen, wie sollen Sie dann Ihre Konkurrenten um die Herrschaft erkennen? Daran, dass diese die Herrschaft noch haben, vielleicht. Die ganze Zeit hatte ich bei der Sitzung eine echte Chanel-Jacke an, sogar mit echten Chanel-Perlenketten, also falschen Perlen. Echt heißt falsch. Und man hat gesehen, das ist eine Chanel-Jacke, das Falsche daran ist echt. Man hat aber nicht gesehen, dass es wirklich der obere Teil eines Chanel-Kostüms gewesen ist. Den Unterbau hatte ich leider nicht. Für unten hatte ich nichts. Da habe ich aufs falsche Pferd gesetzt. Echt. Viel zu lange. Es hat jedenfalls gereicht, dass ich mich jahrelang grandios und als Staatsfeindin gefühlt habe. Als die bestangezogene Staatsfeindin. Und keiner hat's gesehen. Keiner. Wirklich niemand. Und keiner hat's mitgekriegt. Macht ja nichts. Sie hätten ja, eben sag ich doch, auch die Weltrevolution nicht erkannt. Und wenn sie, auch wenn sie vor ihnen gestanden und ihnen ins Gesicht gespuckt hätte. Egal. Die Menschen wären immer oben angespuckt und unten beschissen worden. Sowieso. Die Stadt? Ich habe mir schon lange gedacht, dass dein Heim durchsucht wird. Schau, das ist Statistik. Du solltest ihn sofort und unverlangt... Nein, nicht unverlangt eingesandt wie ein Manuskript. Du solltest der Stadt alles geben. Alles, was sie will. Ihr alles aushändigen. Ihr alles geben, auch den Rest. Ja, sei einmal großzügig. Gib ihr den Rest. Gib dieser Stadt endlich den Rest. Die Stadt will alles. Und nachdem du ihr alles ausgefolgt hast, was du hast, ihr gefolgt bist, indem du ihr alles ausgefolgt hast, was du dir verdient, aber nicht verdient hast, ist sie doch schon glücklich. Aber sie ist nie mit dir fertig. Sie macht dich fertig, aber fertig mit dir ist sie noch lange nicht. Das ist eine Vergnügungsstadt mit vergnügungssüchtigen, widerstandsfähigen Menschen, zu denen du schon mal nicht gehörst. Die Stadt braucht viel und sie nimmt auch viel. Sie füllt Scheine aus und hört zum Schein zu, wenn man ihr sagt, dass man das alles schon einer anderen Stadt gegeben hat. Das können wir ihnen glauben oder auch nicht, wird ihr bedeutet. Und was bedeutet das? Die Stadt glaubt dir nicht. Sie macht Party, ist deswegen aber trotzdem nicht Berlin. Die Stadt ist nicht Berlin. Wieso? Vielleicht, weil die Stadt zu klein dafür ist. Wachsen, eine Großstadt werden, dieser Stadtversuch. Denn mehr ist es nicht, dieser Versuch, Stadt zu sein, dient dazu auch, in fernen Gegenden Punkte zu machen. Die Straße. Schau dir diesen grünen, weiten Comme des Garçons entlang. Gehalten wird er von einem einzigen Knopf. Und hinten ist er abstehend wie ein Entensteiß. Von einem einzigen Knopf wird so viel Herrlichkeit getragen. Es ist unglaublich. Mich tragen kaum noch meine Füße. Schau dir den Mantel nur in Ruhe an. Denn anziehen tust du ihn ja doch nie. So, gekauft. Bin lang genug um ihn herumgeschlichen. Jetzt wird zugeschlagen. Du hast ihn zum halben Preis bekommen und dreimal angehabt, sage ich vernünftig zu mir. Unmöglich kann ein denkender Mensch sich von diesem Mantel trennen wollen. Du wärst doch gestorben, hättest du ihn nicht erworben. Was auf vieles zutrifft, das dich zum Vorschein bringt, indem es dich bedeckt und somit vergessen macht. Nicht dich vergessen macht, sondern vergessen macht, dass du darunter steckst. Aber du hast ihn genau dreimal angehabt. Und das soll das Unbedingte deines Ichs sein? So wenig dein Ich? Wo ist denn der Rest? Ist das Sein sowieso schon endlich? Ist es doch auch klar, dass dieser Mantel einen Stempel seiner Endlichkeit trägt? Kaum gekauft, schon abgestempelt. gebraucht. Tja, gebraucht hast du ihn eigentlich nicht. Aber du hast ihn jetzt. Wann ziehst du ihn endlich wieder einmal an? Du wärst gestorben, hättest du ihn nicht gekriegt. Wo du ihn doch gekauft hast, weil er unendlich gültig sein würde. Da warst du dir sicher, keiner Mode je wieder unterworfen, nur dir unterworfen. Typisch, dass ich dir alles immer unterwerfen soll. Dass ein gesellschaftsbewusster Mensch wie du so viel zum Anziehen braucht, da ihm das Gesellschaftliche immer wichtiger sein würde als Äußerlichkeiten. Ja, schon. Aber darf ich mich vorstellen? Nur so. In diesem Mantel kann ich mich vorstellen und mich mir vorstellen. Den brauche ich. Ach, da ist ja die Spitzenbluse wieder, die von Comme des Garçons. Hast du hier in dieser Straße gekauft, in der Klamotte, wo du alles kaufst. Und du hattest sie schon verloren geglaubt. Mhm. Kein einziges Mal getragen. Passt. Der Überfall. Wo ist dieser Verfolgte von damals, das gar nicht mehr wahr ist? Ja, der, der sich schließlich selbst getötet hat, vergiftet, als er nicht einmal in einem Holzweg einen Ausweg sah. Keinen Ausweg, als sein Wesen zu verlassen, das ein Wesen der Großstadt war. Irgendwo müsste sein Foto sein. Dieser verstorbene Verfolgte, der wirklich ein Verfolgter war, ein echter Verfolgter, nicht so wie du, die sich so gern als Verfolgte von der Ebene der Gleichförmigkeit erheben möchte und doch immer nur genau dort hart landet. Der echte, der wirkliche Verfolgte also sagt, es wäre stumpfsinnig in seiner Stadt, nicht dieser. Paris. Ja, Paris. Das ist was anderes. L'escoteur qu'un instant, l'aqualant du pauvre Jean. Paris. Ja, also, das ist heute auch nicht mehr, was es einmal war. Doch es ist immerhin noch da. Es ist doch niemand mehr, was er einmal war. Alles ändert sich. Und wer als Rasse sich selbst züchten wollte, der wird ein paar Jahre später dafür gezüchtigt, was ihm nichts ausmacht, weil ihm nichts was ausmacht. Von hier ging das aus. Hier geht man aus. Nein, du darfst dich wirklich nicht vergleichen. Jedenfalls nicht mit den Opfern dieser Stadt. Du willst es aber ständig und du machst es auch. Das ist unverschämt von dir. Du zwängst dich selbst in die Vergangenheit hinein, als könntest du die Geschichte so ausdehnen, dass auch du in ihr Platz findest. Diese totale Einfachheit, die finde ich faszinierend. Ich finde es unglaublich, wenn jemand so einfach sein kann. Wie kann er das? Er muss viel errungen, erlitten, erlebt haben, um so einfach werden zu können. Das kann nämlich nicht jeder. Ich meine damit nicht, dass raffinerierte, durchs Feuer gegangene Einfachheit die größte Kunst ist. Raffiniert bedeutet ja, dass Arbeitsprozesse zur Verfeinerung durchschritten wurden. Aber nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass etwas wirklich einfach ist und das ist das Schwerste. Ein Abendkleid, das eigentlich eine Bluse und ein Rock ist. Nichts weiter, nichts enger. Es hat immer schon Blusen und Röcke gegeben in der Geschichte der Menschheit. Blusen und Röcke, ob einfach oder nicht. Die Notwendigkeit, sagen Sie, der Vereinfachung, des Schlichtens, des Einschlichtens und der Stille. Ja, der Stille. Denn für meinen Auftritt brauche ich keinen Lärm, keine Musik, keine Orgie. Nein, das Schlichte ist es für mich. Ich bin fürs Schlichte. Davon gibt es auch sehr, sehr viel. Und es gibt auch mir sehr viel, obwohl es so viele Varianten des Schlichten gibt, dass man sich darin, obwohl es schmucklos ist, bei aller Schlichtheit gar nicht mehr auskennt. Glauben Sie mir, mehr als Sie denken, gibt es mir. Obwohl es doch scheinbar das Einfachste ist, ist es doch waghalsig unter lauter Überschmückten, Überschminkten in dieser Stadt. Sie sagen, wo diese Stadt doch so kompliziert ist, was müssen Sie das durch das Schlichte noch weiter komplizieren, da wir vom Komplizierten schon zu viel haben? Sie wollen über das Schlichte sprechen? Hier, in dieser Stadt, wo man spricht, nicht von der man spricht, herrscht die Ordnung der bürokratischen Katasterzeichen. Da ist alles aufgeschrieben, eingezeichnet. Was es ist, das ist es. Was es wiegt, das hat es. Aber eine Großstadt, nicht eine große Stadt, eine Großstadt, die, ja, die steckt voller Städtchen und Dörfer, voller anderer Städte und Dörfer. Diese Stadt nicht. Sie ist eine andere Stadt, eine andere Straße, in der Menschen nicht verfolgt werden, außer von ihren Rechnungen. Und sie ist gleichzeitig ein Dorf. Blödsinn. Jede Stadt war doch einmal ein Dorf, hat klein angefangen. Diese Straße zum Beispiel enthält nur Geschäfte, wie sie jede ähnliche Straße in jeder ähnlichen anderen Stadt auch enthält. Aber dahinter ist nichts, dahinter ist nichts, da ist nichts dahinter. Hinter dieser Stadt stehen ihre Oberen, die Stadtoberen. Sehr sympathische Leute übrigens. Das ist das Gute an dieser Stadt, sympathische Obere. Im Land mag es anders sein, aber die Stadt hat sympathische Führer. Ich will das Wort vermeiden, aber ich weiß nicht. Stadtobere, Oberstädter. Nein, hier kann dir nichts passieren. Denn die Stadt ist absolut überschaubar. Du siehst alle kommen, die dir etwas tun wollen. Die hast du nicht kommen sehen, die bei uns eingebrochen sind? Dein Pech? Ich habe es kommen sehen, aber nicht so schnell und nicht so viele. Kurz. Nein. Kurz. Nicht kurz. Das kann ich gar nicht. Der Überfall. Bilde dir doch nicht ein, dass du so wichtig bist, dass diese Stadt irgendetwas gegen dich unternehmen würde. Du bist unwichtig. Und die Stadt macht sich deinetwegen keine Mühe. Warum sollte sie? Sie bietet dir hier in dieser Straße ihre Läden an. Das muss genügen. Was sie sonst tut? Leerer Schall. Du bist ein Fremdling, überall. Bilde dir nur ja nichts ein. Dieser Überfall ist Routine, ein Routineüberfall. Dieser Einbruch in dein Leben, Routine. Verfolgt wird jeder, jede und jeder ist einmal dran. Jetzt warst es halt du. Das war schon lange fällig. Es ist, als wärst du jede, was du ja auch bist. Andere werden noch viel schlimmer verfolgt, noch viel brutaler rangenommen. Sei nicht so wehleidig. Viele dürfen überhaupt nicht hierbleiben, auch wenn sie wollen. Bedenke diese Tragödie. Du warst einfach dran, sagt diese Stadt. Sagt diese Straße nicht, denn die will ja, dass du bleibst und was kaufst und nicht vergrämt wirst wie ein Rehbock bei einem ungewohnten Geräusch. Die will nicht, dass du vertrieben würdest. Aber so siehst du es, klagend, anklagend, prahlt mit fremder Herrschergewalt, die du der Stadt jedoch nur zuschreibst. Du prahlst mit einer Gewalt, die dir nicht gehört. Du musst ihn doch anerkennen, den heißen Eifer der Stadt. Es ist ein Eifer für die Wahrheit, die sie finden wollen. Das wirst du doch anerkennen. Die Straße. Schwellenangst, die habe ich leider. Aber ich will doch so gern hinein. Was tun? Rein oder raus? Was tun, wenn man sich nicht traut? Also, mir traue ich ja am wenigsten, aber... wenn man sich nicht hineinwagt. Also das macht nichts. Dafür trauen sich ja alle anderen. So fällt es nicht auf, dass ich draußen bleiben muss. Hier trauen sich alle alles. Und alle trauen sich alles zu. Sich und anderen. Öffentlichkeit wird hier mit Offenheit. Alles offen, alles zur Ansicht freigegeben. Und die passenden Ansichten gibt es auch dazu. Sie ist eine Legende, diese Offenheit. Wenn diese Stadt offen ist, dann habe ich ihre Tür noch nicht gesehen, nicht gefunden. Die Verfolger, meine aber schon. Die hatten allerdings die Adresse, sodass ich sie genauso gut wieder zumachen kann, die Tür. Was aber nicht nötig ist, sie verschließt sich schon selbst, indem sie sich scheinbar öffnet, indem sie sich zum Scheinen öffnet, was sie alles auf den Fotos sehen, die ich ihnen vorhin gezeigt habe, oder auch nicht. Verschließt sie sich auch vor mir ganz besonders, und sie bricht bei mir ein, fällt über mich her, schickt mir ihre Schächer, keine Ahnung, bin ja keine Erlöserin. Ich bin nicht die auf dem Kreuz in der Mitte, nein, in eurer Mitte war ich nie, und den Schlüssel habe ich auch nicht. Aber was brauche ich denn, wo ich doch ohne dies die Tür nicht finde? Denn die übrigen Türen hier musste ich auch alle suchen und habe sie auch nicht gefunden. Bis jetzt jedenfalls noch nicht. Nicht alle. Außer die zu den lieben Enten und Gänsen am kleinen Hesseloher See, der woanders ist als diese Straße. Zum Glück. Doch, man kommt zu Fuß hin. Doch, doch. Ich habe das schon oft gemacht. Ich bin Zeitzeugin. Ich weiß genau, wie lange ich dorthin brauche. Was wollte ich sagen? Dann also habe ich ihre Tür nicht gefunden. Den Schlüssel zur Stadt hat man immer nur anderen überreicht. Nur den Überreichen. Entschuldigung, das ist wirklich tief. Aber für den Schlüssel der Stadt bücken die sich noch freiwillig, obwohl sie sperrangelweit offen ist, die Tür. Aber nicht für jeden. Danach müssen Sie nicht einmal den Zehen zahlen. Doch von mir wollen Sie natürlich wieder einmal alles. Nicht nur ein Zehntel. Sie wollen meine Talente, um sie zu vergeuden. Nein, um Schulen und Spitäler damit zu bauen. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel zu all dem. Doch nur die, die überaus reichen, davon gibt's hier reichlich, kriegen den richtigen Schlüssel. Nur denen zeigt man die Tür, alle Türen. Ein Gespenst braucht sowas nicht, das geht durch die Wände. Und hätte ich sie gefunden, diese eine Tür ins Leben, hätte ich sie auftreten, aufstoßen, aufdrücken müssen. Ich hätte mich der Tür selbst aufdrücken müssen, ungefähr so wie die Aufschrift Damen, damit ich mich dieser Stadt hätte aufdrücken können, wie ein Stempel. Aber das ist unmöglich. Hier kommt keiner rein. Weil jeder reinkommt. Und nein, die Stadt ist nicht offen, falls Sie das geglaubt haben. Weil sie das ja immer behauptet. Und ich das vorhin ebenfalls irrtümlich behauptet habe. Ich wollte es ja glauben, doch ich sehe, ich kann mich in ihr nicht behaupten. Nicht in dieser Stadt. Die Stadt. Diese schönen Kleider machen mich sprachlos. Obwohl ich stundenlang über sie sprechen könnte und das auch tue. Sie hören's ja selbst. Es ist nicht die Sprache der Modezeitschriften, die ich nicht verstehe. Ich verstehe die Sprache der Vogue schon irgendwie, obwohl sie italienisch ist. Mit irgendeinem Sinnesorgan, das mit Sprache nichts zu tun hat, aber Sprache doch verdauen kann, notfalls. Wie ein Asiate, der keine Milch verträgt und sie auch irgendwie runter und wieder rausbringt, wenn auch vielleicht zu schnell. Was wollte ich sagen? Ich habe eine Sprache. Leugnen Sie es nicht. Können Sie auch gar nicht. Es ist meine. Und nur sie passt auf diese wunderbaren Stücke. Teile, sagen die Menschen, die niemals teilen würden. Das ist das nackte Grauen. Nein, doch nicht. Das ist woanders. Vorhin war es noch da. Keine Ahnung, wo es hin ist. Ich glaube, es war gerade zu mir unterwegs, geradewegs. Hier jedenfalls sehen Sie es nicht, denn man sieht es nur, wenn man dahinter schaut. Und das können Sie nicht, das können nur die Herren der Stadt, des Staats, des Freistaats. Ja, das muss man mich dazu sagen, die bei mir eingedrungen sind, ohne davor Einlassbegehr zu haben. Nein, ich übertreibe, Sie haben geklingelt. Ich bin so frei, sagten Sie, aber nicht beim Eintreten. Daran ist die Stadt nun wirklich nicht schuld. Außer, dass sie Herberge ist und das Land öfter mal einlädt, frei hält, egal, ob man frei ist oder nicht. Diese Herren, Herrschaftsseiten, die zeigen einem manchmal auch wirklich ihre unangenehmen Seiten. Und wo sind die anderen Seiten, die sie jetzt aufziehen wollen? Da ist nichts dahinter, nichts dran an den Gerüchten, nichts. Da ist nichts, denn das Geld ist über die Grenze, in Österreich. Im Kleinwalsertal, in diesem winzigen Tal, einem richtigen Kleinkind von einem Tal. Wo sollen wir denn sonst hin, wenn wir was anzulegen haben? Dort im Tal, auf dem grünen Talgrund, dort drängt, dort scharrt es sich zusammen, bis ein schöner Haufen entstanden ist. Keiner kennt die Namen, dort drängeln sie einander vorwärts wie frierende Tiere. Irgendwelche halt, ich glaube, man sagt Mäuse, oder? Das tun sie ja alle. Sich zusammendrängen, auch wenn sie gar nicht bedroht werden. Doch schauen Sie, das ganze Geld ist bereits weggebracht worden. Es wurde fortgeschafft, musste Abschied nehmen, oh je. Doch es hatte es nicht weit, es war ja gar nicht weit über die Grenze. Aber sehen Sie nicht, dass ich in umgekehrter Richtung unterwegs bin? Hier steht es doch und ich stehe nicht hier. Das sehen Sie doch auch. Noch nackter, noch grauenvoller ist es, wenn man selbst derjenige ist, der unbedingt dahinter schauen, dahinter kommen möchte. Und das will man hier. Man will das Geld dahinter, aber man sucht es an den falschen Stellen. Und das geschieht mit Absicht. Das Geld ist dorthin verreist, woher ich komme. Ich hätte nur die Hand ausstrecken brauchen, doch leider. Nein, unterwegs begegnet ist es mir nicht. Ich habe eine andere Strecke genommen. Und Sie haben eine andere Strecke ausgelegt. Lauter Tote. Lauter Totes, das ist Ihre Strecke. Man sagt mir oft genug, dass ich furchtbar aussehe. All die Poster in den lieben Zeitungen schreien mich an, wie furchtbar ich aussehe. Eine alte Frau, also nein, weg da. Das halte ich nicht aus. Und die Frisur, also nein. Das Make-up, also nein. Dieses T-Shirt, also nein. Nicht wirklich, ist das Ihr Ernst? Weg von der Straße. Aber ich muss mir jetzt etwas kaufen. Das muss man aushalten. Ich bin schon älter. Nein, ich bin alt. Wenn ich sage, ich bin alt, dann bin ich es. Wenn ich sage, ich bin schon älter, dann heißt das nicht, dass ich älter als alt bin, sondern im Gegenteil, dass ich noch jünger bin als alt. Noch nicht ganz alt. Hoffentlich. In deinem Stammgeschäft wirst du freundlicher behandelt als in deiner eigenen Wohnung, das muss ich zugeben. Da bin ich persönlich Zeuge gewesen, wie du behandelt wirst. Auch wenn du gar nicht da bist. Kein Wunder. In deiner Wohnung hast du ja kein Geld gelassen, im Geschäft schon. Du bist dieser Straße genau das wert, was du hier gelassen hast. Verlasse diese Straße, verlasse sie jetzt, sonst wirst du deiner eingebildeten, angemaßten Großartigkeit entnommen und dann zurechtgestutzt werden. Auch wenn die Teile, die du hier gekauft hast, deine Größe bestätigen oder sogar noch vergrößern sollen, darum kaufst du sie ja, damit deine Größe das aktuelle, das eher klein ist, bei weitem übersteigt. Ich verstehe sogar, dass sie deine Wohnung ausgeräumt haben. Die Stille der Wachehaltung, wenn du nicht da bist, unterbrochen haben. Diese Stille war ja schon unerträglich. Die musste durchbrochen werden. Und ja, bevor du fragst, sie haben sich auch Teile des Alten genommen, des Früheren. Vielleicht schon abgenutzt. Eben alles, was war und da war. Alles, was sie gefunden hat. Diese Stadtteilbeauftragte, diese Freistaatsvertreterin, bitte nicht mit einer Freistätte verwechseln. Wer immer das ist und wessen Teil das ist, der war einmal meiner. Was sie sich nehmen konnte, das hat sie sich mitgenommen, um es zu studieren. Deinen raschen Sinn, deine reizbare Art, nicht fürchtend, nichts fürchtend. Sie hat ja nichts zu fürchten und von dir schon gar nicht, diese Stadt und ihre Vertretung. Der freie Staat, falls die Stadt einmal verreist ist. Die haben alle von dir nichts zu befürchten. Da gibt es ganz andere. Also will sie, dass du dich vor ihr fürchtest. Dafür hat sie einiges getan. Alles hat sich die Stadt und mit ihr der Staat, dessen ländliche Seiten wir hier vernachlässigen wollen, von dir genommen. Nur die Furcht hat sie dagelassen. Die hat sie in deine Wohnung eingeschmuggelt und dagelassen. Ich habe sie bis jetzt nicht gefunden, sonst hätte ich sie schon entfernt. Aber die Furcht kann man nicht entfernen, nicht einmal aus dir. Du wärst ja frei, das selber zu tun, die Furcht, die nun angefacht ist wie ein brennender Dornbusch, nicht um Gesetze zu präsentieren, sondern um Gesetze zu repräsentieren, zu vollstrecken. Ausgerechnet an dir. Hier steht es doch. Auf Seite 1. Fortsetzung im Blattinneren. Dort finden Sie jedes andere Innere auch, das Sie schon lange gesucht haben. Man kann aber auch ein Aufdecker sein und auf den Grund dieses Wäschemodels blicken. Was für einen Grund hätte es denn, sich zu verbergen? Keinen. Da es doch kaum etwas angezogen hat, damit wir alles, wirklich alles sehen können, ist er nicht viel drüber. So auch der Mensch. Ja, ich glaube, das ist auch diese Stadt, dass man die Menschen auszieht, bis man alles von ihnen, am besten wäre es auch noch von innen, sieht. Das ist eine unzulässige Verallgemeinerung, was du dauernd redest, wie du diese Menschen voll Glanz und Macht anklagst, nur weil sie dir alles genommen haben. Sogar das Privateste, Intimste, und das ist deine Post. Dein Schreiben können sie gern haben, nicht aber das, was du Menschen anvertraust. Die hüten das immer noch und haben keine Ahnung, dass eine ganze Menschenmenge ihnen dabei über die Schultern schaut. Dabei hat die Stadt es längst, sie hat alles, sie weiß alles von dir und will noch mehr und sucht Beweise, dass du überhaupt existierst oder wofür oder warum. Und damit haben es alle. Wenn die Stadt es hat, dann haben es alle. Denn die Stadt ist alle. Alles, was recht ist. Alles, was drin ist. Was gibt die Stadt dafür? Ist sie die junge Mutter, die Rehkitze oder junge wilde Wölfe in den Armen hält und mit sich drängt, da ihr die Brust so strotzt, so sehr, dass sie die eigenen Kinder unbeaufsichtigt daheim lässt und selbst zu einem Tier wird, zu vielen Tieren? Die Stadt als die Mutter, die lieber Tiere nährt als die eigenen Kinder? Aber das stimmt auch wieder nicht, denn sie ernährt sich am allerliebsten selbst. Sie lässt sich lieber nähren, und zwar von dir. Dich frisst sie jetzt auf. Schau, sie spitzt schon den Mund. Auf dich hat sie's abgesehen. Da sieht sie über nichts hinweg, da lässt sie nichts aus, da schaut sie böse hinunter. Und dass du weg bist, gefällt ihr gar nicht. Sie behauptet ja, du wärst immer hier, zumindest meistens. Noch öfter? Öfter als zulässig? Zählen sie einmal nach? Es gibt sie nur einmal, aber wieso so oft? Ich meine, wieso sind sie so oft hier? Das geht doch nicht. Meint die Stadt damit die Beseitigung? Die Abdrängung deines Seins? Nein. Sie sagt, du wärst hier und aus, auch wenn du nicht hier bist. Wer kann es wissen, wer kann es zählen? Sie lässt dich selbst, nie vergessen, ich weiß, was dich das kostet. Aber schau, andere zahlen noch viel mehr für gar nichts. Was aber für alles gilt und alle, glauben Sie mir, ist, dass der Mensch dem allen erst seine Form verleiht. Wenn sie drin sind, ist schon eine gewisse Form entstanden, mit der sie aber, wetten, nicht zufrieden sein werden. Die arme Kleidung, was die aushalten muss, was man dir an den Kopf wirft, an allem soll sie schuld sein, auch an ihnen selbst. Wenn das Zeugs am Boden liegt, hat es keine Form, nicht wahr? Doch wenn sie es anhaben, dann ist die Form dieses Formlosen schuld an ihnen, an ihrem Aussehen, das ebenfalls keinerlei Form erkennen lässt. Ja, das gilt auch für Strümpfe. Und wieso halten diese Halterlosen eigentlich nie? Wieso rutschen die auf mir herum? Ein Gläschen Shampoos oder Prosecco. Dankeschön. Unser Geschäft ist nämlich neu eröffnet. Und dazu gibt's eben ausnahmsweise, auch wenn Sie ganz sicher keine Ausnahme sind, ein Gläschen Shampoos oder Prosecco. Diese Stadt, ja genau diese, lädt Sie herzlich zu diesem Glas Champagner und zu dieser Platte mit Häppchen ein. Darunter das fetteste Sie. Schmatz! Leugnen zwecklos. Sie sind doch die, deren Name an der Tür steht, oder? Wollen Sie vielleicht beweisen, dass Sie wie Gilles Sander oder Dior oder Chanel oder Valentino und wie Sie alle heißen, wollen Sie ausgerechnet uns gegenüber behaupten, dass Sie gar nicht Sie sind? Ungefähr so, wie die alle gar nicht Sie sind? Da haben Sie sich aber geschnitten, Sie Kindermilchschnitte. Da müssen Sie früher aufstehen oder eben noch ein Kind sein, das nichts verdient und alles bekommt. Hier pulsiert das reine Leben. Hier quillt das Geld aus den Startlöchern, noch bevor es einen Schuss gehört hat. Mit Waffengewalt bringt es der Straße die Frauen wieder her. Und wenn sie sie aus dem Hotel der 4 Jahreszeiten herausprügeln müsste. Wir haben ein Gesetz. Nach dem heißt es Genuss. Obwohl das manchmal viel Arbeit macht. Die Menschen wollen außer sich geraten und dabei ihr Leben sprengen. Aber wenn sie einmal herausgeschleudert worden sind, finden sie vielleicht nicht mehr zurück? Außer sich geraten, bis die Haut alle Farben spielt und aufplatzt. Ja, das wollten sie schon immer. Das ist nicht unbedingt eine grundlegende Funktion ihrer Artbehauptung, wenn die Heimkunft nicht gesichert ist. Es werden hier Menschen aufgefordert, sich in dieses Geschäft zu begeben und sich etwas auszusuchen. Aber sie sind davon ausgenommen. Sie sind kein Ausnahmemensch. Sie sind nur einfach ausgenommen. Nein, niemand nimmt sie aus, das bilden sie sich nur ein, das glauben sie nur, weil der Staat bei ihnen eingebrochen ist. Dauernd sehen sie welche, die sie angeblich ausnehmen wollen. Angefangen von ihrem Vermieter, ihrem Anwalt, ihrer Staatsmacht. Nein, das ist nicht ihre, das ist eine Fremde, die sie aber genauso wenig mögen wie ihre. Oder ihren sonst wen, der wieder ganz jemand anderem was schuldig ist. Aber es nimmt sie niemand aus und wissen Sie was? Nicht nur sind sie keine Ausnahme, sondern es befindet sich nichts in ihnen, was man herausnehmen könnte. Sagen Sie das diesem Staat ruhig, dass da nichts zu holen ist, weil ein anderer Staat es sich schon geholt hat. Was? Niemand hört Ihnen zu. Da ist ja auch niemand. Da ist nichts, da ist nichts. Sie sind nichts, wirklich genau und absolut nichts. Die Straße, die Stadt, der Überfall. Teil 2. Hörspiel von Elfriede Jelinek. Mit Robert Dölle. Bettina Engelhardt. Andreas Grotka. Barbara Nüsse. Tanja Schleif. Und Susanne Tremper. Technische Realisation Peter Harsch. Headroom Köln. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2013.